bis zur Mitte ist jeder normal. Wer rechts davon steht, ist rechtsradikal. Man stempelt ihn ab zum Rechtsextremisten und damit zu gleich zum Rechtsterroristen. Die Linksautonomen und die Antifa-Leute sind gern gesehene Staatsbürger heute. Sie halten nämlich vom Staat finanziert die Bahn frei für alle, die in Bonn etabliert. Und das nennt sich scheinheilig Demokratie im Kampf gegen das Böse. Doch was sind nur sie? Sie sind nicht mit Gott, nicht des Volkes Vertreter, sind vielmehr des Satans und des Volkes Zertreter. Des Volkes Zertreter. Können die Bonzen ganz wie bisher den Bürger verschaukeln, das fällt ihnen nicht schwer. Er wird belogen, dass sich die Balken biegen. Sie hoffen, den Rechten schon unterzukriegen. Wenn der sich behauptet und setzt sich zur Wehr, dann müssen Chaoten und Verfassungsschutz her. Man macht ihn und nimmt es dabei nicht so genau, mit allen nur möglichen Mitteln zur Sau. Und das nennt sich scheinheilig Demokratie im Kampf gegen das Böse. Doch was sind nur sie? Sie sind nicht mit Gott, nicht des Volkes Vertreter, sind vielmehr des Satans und des Volkes Zertreter. Oh, des Volkes Zertreter. Erklärt frech den Rechten zum Bürgerschreck und schreit dann ganz laut, der Rechte muss weg. Wer rechts ist, ist dann, egal wer es auch sei, ein Feind, kein Mensch mehr und vogelfrei. Und das nennt sich scheinheilig Demokratie im Kampf gegen das Böse. Doch was sind nur sie? Sie sind nicht mit Gott, nicht des Volkes Vertreter, sind vielmehr des Satans und des Volkes Zertreter. Des Volkes Zertreter. Des Volkes Zertreter. Des Volkes Zertreter. Des Volkes Zertreter. Des Volkes Zertreter.